Abschnitt 17 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Braun und ich tauschen Komplimente aus. Während der übernächsten Fahrt geriet ich in eine ernste Patsche. Braun steuerte, ich half ihm. Mein jüngerer, im Büro angestellter Bruder erschien auf dem Sturmdeck und rief Braun zu, er solle bei einem Landungsplatz etwa eine Meile weiter abwärts anlegen. Braun gab durch kein Zeichen zu verstehen, dass er etwas gehört habe, aber das war so seine Art. Er ließ sich nie herab, von einem Bürobeamten Notiz zu nehmen. Es wehte ein starker Wind, Braun war schwerhörig, obgleich er das stets bestritt, und ich war sehr im Zweifel, ob er den Befehl gehört hatte. Wenn ich zwei Köpfe gehabt hätte, würde ich gesprochen haben. Da ich aber nur einen besaß, schien es mir klug, für diesen Sorge zu tragen. Ich verhielt mich also ruhig. Richtig segelten wir bald darauf an jener Pflanzung vorbei. Kapitän Kleinfelder erschien auf dem Verdeck und sagte, »Lenken Sie doch das Boot herum, Sir, lenken Sie's herum. Sagte Henry Ihnen nicht, dass Sie hier landen sollten?« »Nein, Sir.« »Ich sandte ihn eigens deshalb herauf.« »Er kam auch herauf, aber das ist alles, was er tat, der verflixte Narr. Er sagte kein Wort.« »Hast du es nicht gehört?« fragte der Kapitän mich. Ich wollte natürlich nicht gern in diese Geschichte verwickelt werden, aber es war nicht zu vermeiden, und so sagte ich, »Ja, Sir.« Ich wusste im Voraus, was Browns nächste Bemerkung darauf sein würde. Sie lautete, »Halt's Maul! Du hast so etwas nicht gehört!« Ich schwieg dieser Weisung gemäß. Eine Stunde später kam Henry ins Steuerhaus, ohne etwas von dem Vorgefallenen zu wissen. Er war ein ganz harmloser Bursche und tat mir leid, als ich ihn kommen sah, denn ich wusste, dass Braun kein Mitleid mit ihm haben würde. Braun begann sofort. »He, warum sagtest du mir nicht, dass ich bei jener Pflanzung landen sollte?« »Ich sagte es Ihnen, Herr Braun.« »Das ist eine Lüge.« Ich rief, »Sie lügen selbst, er sagte es Ihnen.« Braun sah mich mit ungeheucheltem Erstaunen an und für einen Augenblick war er ganz sprachlos, dann schrie er mir zu. »Mit dir werde ich gleich ein Wort reden.« Und hierauf zu Henry. »Und du verlässt das Steuerhaus. Hinaus mit dir.« Das war Lotsengesetz und musste befolgt werden. Henry wandte sich zum Gehen und hatte eben den Fuß auf die obere Stufe vor der Tür gesetzt, als Braun in einem plötzlichen Wutanfall ein etwa 10-pfündiges Stück Kohle ergriff und ihm nachsprang. Ich kam jedoch mit einem schweren Stuhl dazwischen und versetzte Braun einen tüchtigen Streich, der ihn niederstreckte. Ich hatte das Kapitalverbrechen begangen, hatte meine Hand gegen einen Lotsen im Dienst erhoben. Da ich einmal doch fürs Zuchthaus reif war, konnte ich meine Lage kaum verschlimmern, wenn ich fortfuhr, meine Rechnung mit diesem Menschen auszugleichen, solange ich die Gelegenheit dazu hatte. So machte ich mich denn an ihn heran und bearbeitete ihn eine beträchtliche Zeit. Ich weiß nicht, wie lange. Mit den Fäusten. Das Vergnügen ließ mir die Zeit wohl länger erscheinen, als sie wirklich war. Endlich aber riss er sich los, sprang auf und zum Rad hin. Eine sehr natürliche Besorgnis, denn während dieser ganzen Zeit raste das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 15 Meilen in der Stunde den Fluss hinab, ohne dass jemand am Steuer war. Eagle Bend war jedoch bei diesem Wasserstand 2 Meilen breit und entsprechend lang und tief, und das Boot steuerte gerade in der Mitte des Fahrwassers hinab und vermied alle Hindernisse. Aber das war reines Glück, es hätte ebenso gut in den Wald hineindampfen können. Als Braun auf den ersten Blick sah, dass die Pennsylvania nicht in Gefahr war, nahm er das lange Fernrohr wie eine Keule zur Hand und befahl mir mit steiferer Würde, als ein Comanche besitzt, das Steuerhaus zu verlassen. Aber ich fürchtete mich jetzt nicht mehr vor ihm. Statt also zu gehen, blieb ich und kritisierte seine Sprechweise, formte seine schauderhaften Ausdrücke um und brachte sie in gutes Englisch, wobei ich seine Aufmerksamkeit auf die Vorzüge eines reinen Englisch vor dem Bastard-Dialekt der pennsylvanischen Kohlenbergwerke lenkte, aus denen er stammte. In einem Kreuzfeuer bloßer Schmähungen hätte er seine Rolle bewundernswürdig spielen können. Für diese Art der Kontroverse aber war er nicht gewappnet. Er legte daher das Fernrohr beiseite und ergriff murmelnd und kopfschüttelnd das Rad, während ich mich auf die hohe Bank setzte. Der Lärm hatte alle aufs Sturmdeck gelockt und ich zitterte, als ich den alten Kapitän aus der Mitte der Schar heraufschauen sah. Ich sagte mir, nun bin ich verloren. Denn so väterlich und nachsichtig der Kapitän gewöhnlich gegen seine Leute und so milde er bei kleinem Versehen war, so streng konnte er bei einem ernstlichen Vergehen sein. Ich versuchte mir vorzustellen, was er mit einem Lotsen Delling tun würde, der sich ein Verbrechen wie das meine hätte zu Schulden kommen lassen, und noch dazu auf einem Dampfer, der voll von Passagieren und kostbarer Fracht war. Unsere Wache war fast zu Ende. Ich gedachte, mich irgendwo zu verstecken, bis ich eine Gelegenheit fände, ans Land zu schlüpfen. So schlich ich denn aus dem Steuerhaus, die Treppe hinab und auf die Tür zum Saale zu, und wollte eben hineingleiten, als der Kapitän mir entgegentrat. Ich ließ den Kopf hängen. Er stand einige Augenblicke schweigend vor mir und sagte dann: »Folge mir.« Ich schritt ihm nach, in seine Kajüte am vorderen Ende des Salons. Wir waren jetzt allein. Er schloss die hintere Tür, ging dann langsam zur vorderen und schloss auch diese. Darauf setzte er sich nieder, sah mich eine Weile an und sagte schließlich: »Du hast dich also mit Herrn Braun geprügelt?« Ich antwortete demütig: »Ja, Sir.« »Weißt du, dass das eine sehr ernste Sache ist?« »Ja, Sir.« »Weißt du, dass dieses Boot volle 5 Minuten den Strom hinabdampfte, ohne dass jemand am Steuerruder war?« »Ja, Sir.« »Hast du ihn zuerst geschlagen?« »Ja, Sir.« »Womit?« »Mit einem Stuhl, Sir.« »Stark?« »Mittelmäßig, Sir.« »Warf es ihn nieder?« »Er fiel, Sir.« »Was machtest du weiter? Tatest du sonst noch etwas?« »Ja, Sir.« »Was denn?« »Bearbeitete ihn mit den Fäusten, Sir.« »Mit den Fäusten?« »Ja, Sir.« »Gehörig? Das heißt stark?« »Ich glaube wohl, Sir.« »Das freut mich ganz verteufelt. Höre, lass dir nie merken, dass ich dir das sagte. Du hast dir ein schweres Verbrechen zu Schulden kommen lassen. Tue es ja nicht wieder auf diesem Boot. Aber pass ihm auf am Lande. Prügle ihn ganz gehörig durch, hörst du? Ich werde die Kosten bezahlen. Und nun geh und höre, dass du mir kein Wort davon laut werden lässest. Fort mit dir. Du hast ein schweres Verbrechen begangen, du Schlingel.« Ich schlich hinaus, glücklich im Gefühl des Entkommens und einer großen Erlösung, und ich hörte ihn für sich hin lachen und sich auf die strammen Schenkel schlagen, nachdem ich seine Tür geschlossen hatte. Als Braun von der Woche kam, ging er stracks zum Kapitän, der mit einigen Passagieren auf dem Kesseldeck plauderte, verlangte, dass ich in New Orleans an Land gesetzt würde, und fügte hinzu: »Ich werde das Rad auf diesem Boden nicht mehr drehen, solange der Bursche an Bord ist.« Der Kapitän sagte: »Aber er braucht ja nicht ins Steuerhaus zu kommen, solange Sie auf Wache sind, Herr Braun.« »Ich mag nicht einmal auf demselben Boote mit ihm bleiben. Einer von uns muss ans Land.« »Sehr wohl«, sagte der Kapitän, »dann mögen Sie dieser eine sein.« Damit setzte er sein Gespräch mit den Passagieren fort. Während des kurzen Restes dieser Fahrt erfuhr ich, wie einem befreiten Sklaven zumute ist, denn ich selbst war jetzt ein befreiter Sklave. Während wir an den Landeplätzen lagen, lauschte ich George Elers Flötenspiel oder seinem Vorlesen aus seinen beiden Bibeln, das heißt Goldsmith und Shakespeare, oder ich spielte Schach mit ihm und würde ihn manchmal geschlagen haben, wenn er nicht stets seinen letzten Zug zurückgenommen und dadurch dem Spiel eine andere Wendung gegeben hätte. Ende von Abschnitt 17.